Heute mit Dominik. Ja, hallo. Und mit Martin. Ja, hallo. Du musst Hallo sagen, wurde mir gerade als Regieanweisung gegeben. Und das habe ich dann jetzt auch gerade, glaube ich, hinreichend getan. Wir sind ja froh heute, dass wir kein reiner Mac-Podcast sind. Ja, wohl wahr, weil ist nichts passiert. Ja, ich finde nichts auf unserer Liste, was auch, also entfernt schon, aber so richtig viel, worüber sich zu reden lohnt, gibt es diese Woche nicht für ein Mac. Nö. Und iPhone irgendwie auch sehr, sehr, sehr wenig. Bisschen Kleinkram. Ja, aber so ist das. Ja, aber wir haben ja auch andere Themen. Genau, zum Beispiel. Martin hat sich geirrt. Nee. Ich habe mich geirrt, ja stimmt, das ist ja die... Die neue Kategorie, die hast du letztes Mal eingeführt, jetzt muss man die auch so nennen. Ja, aber Martin hat sich geirrt, ist ein bisschen einfallslos. Also Errater heißt das ja offiziell, aber... Ja gut, das ist ja ein bisschen langweilig. Oftmals falsch Martin. Ich wollte eigentlich noch oftmals falsch Martin, wäre gut, ja. Ich wollte eigentlich noch dieses Sample raussuchen aus TNG mit oftmals falsch Zoom. Ja. Also muss ich, glaube ich, noch machen. Naja, auf jeden Fall. Wobei, dieses Mal habe ich mich gar nicht so wirklich geirrt. Ich habe nur was angekündigt, was ich nicht getan habe und vergessen, was zu sagen. Genau, das ist immer so das Problem. Nehmen wir live auf, kündigt mal was an. Keiner schreibt mit. Keine Nachhaltigkeit hier am Start. Ja. Aber die nächste Folge dann wenigstens. Eben. Also was hast du nicht gesagt, was du gesagt hast, dass du sagen wirst? Ich habe irgendwie, es ging um Augmented Reality und ich habe gesagt, dass der beim 3DS, dass wir da auch nochmal auf Augmented Reality eingehen. Genau. Weil da ja auch so Wert drauf gelegt worden wäre in der Präsentation, haben wir aber noch nicht gemacht. Nö, Fairness halber angemerkt, dass ja ich da ziemlich viel abgegangen bin, weil ich unterwegs ja gemerkt habe, ich will den doch haben. Und dann hat es vielleicht zu sehr abgelenkt. Aber okay, Augmented Reality und der 3DS, was willst du da sagen? Ja, da gab es in der Präsentation so irgendwie ein lustiges Spiel mit, ich habe schon wieder vergessen, was das war. Ich hätte das nochmal vorbereiten sollen, glaube ich. Naja, aber da gab es eben so diesen lustigen Nintendo-Marker. Das war, glaube ich, dieses Super Mario Fragezeichen. Und wenn man dann das Nintendo DS hingehalten hat an den Marker, dann kam da so ein kleiner Drache raus und so. Und ich glaube, das ist dieses Spiel, wo man Drachen gegeneinander kämpfen lassen kann, aber ich weiß es jetzt gar nicht sicher. Okay. Auf jeden Fall so Kamera und Augmented Reality und man sieht dann Sachen, die nicht da sind, auch bei Nintendo ein Ding, das man haben will. Ein Versuch. Ja. Haben wir da jemals schon was gesehen, was uns begeistert hätte in der Ecke? Nicht wirklich. Es gab irgendwie so diese Invisimals, glaube ich. War das bei der PSP Go auch? Oder mit der Kamera? Doch, ich glaube, das war mit der also zukaufbaren halt Kamera. Sony, oder? Sony iPad gibt es halt auch noch. Ja, stimmt. Dem also, kann man auch irgendwas so hinhalten. iPad ist ja an der Stelle dann auch sehr lustig, weil ja. Homophon, ja, aber ich will meinen EYEPET. Genau, das habe ich mir aber auch nie angeguckt, weil so diese Tamagotchi-Nummer ist nicht so meins. Also Nintendox habe ich auch mal kurz angeguckt damals, aber. Es ist alles irgendwie zu sehr Beschäftigung dann. Ja, das war so ein 3D-Munchichi für Achtjährige oder so. Genau, das aber da gab es auch so eine Geschichte mit irgendwelchen oder QR-Codes, die man irgendwo hinlegen konnte und dann hat man da praktisch Gegenstände. Ja, das ging noch ein bisschen weiter und da konnte man irgendwie auch so Kreise malen und dann hat er das erkannt und ein Auto draus gemacht und so Kram. Aber also wir halten fest, wir haben uns irgendwie nicht genug dafür begeistern zu können, das überhaupt uns mal näher anzugucken, oder? Ja, es ist uns... Also so fundiert ist die Meinung. Ja, da wurde auch nicht viel zu gesagt, zumindest was ich gesehen habe. Da bei dem 3DS jetzt. Ja, insofern mal gucken. Also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt die neue Spieleidee wird und der neue Trend 2011, dass jetzt überall AR-Marker drauf sind und rauspoppen. Okay. Naja, aber was dann, wir noch vergessen haben, was irgendwie das Essentielle gewesen wäre an Informationen, ist, dass es am 25. März rauskommt, das 3DS. Weltweit, europaweit, Amerika? Ich dachte weltweit. Weltweiter Launch. Okay. Ja. Und habe ich dann ins Kapiteltitel reingeschrieben, aber ich habe mich wieder gefragt, wie vergessen wir dann unterwegs so den einzigen Satz, der hier auf diesem Platz steht, irgendwie dann vorzulesen? Nee. So ist das. Genau, so ist es. Das passiert. Genau, aber letzte Woche Pressekonferenz von Nintendo ja. Und diese Woche Pressekonferenz von Sony. Und lass uns doch einfach mal kurz reinhören, bevor wir sagen, was da war. der Cass, der Chef von Sony oder Sony Entertainment, ich weiß gar nicht, ich glaube Sony ganz insgesamt, hat begrüßt das Publikum, bedankt sich, dass sie gekommen sind und kündigt ein PlayStation-Meeting an, das stattfand. Und in dem dann die neuen Produktideen so vorgestellt wurden, muss man sagen, weil ja, es, zu kaufen gibt es ja noch nichts. Aber PlayStation-Meeting gab es auch für die Panzer was? Also für die Trucks oder? Nee, das, ich glaube, die nennen einfach ihre Pressekonferenzen halt irgendwie so mal PlayStation-Meeting. Das okay. Ist jetzt irgendwie nicht. Also, und sie haben ja auch eine neue PlayStation vorgestellt in ihrer Terminologie. Ach ja, stimmt. Stimmt. Ja. Und zwar. Auch wenn sie sie nicht so nennen. Ja, genau. Sie haben sie jetzt nicht irgendwie PlayStation Portable 2 genannt bisher, sondern Next Generation Portable. Genau. Ja. Und unten stehen halt auch PlayStation einfach nur als Titel, nicht PSP. Ja. Wobei Next Generation Portable oder NGP, wie man so schön sagt, sind auch noch Codenamen. Also das Ding hat noch gar keinen richtigen Namen. Weil es ist ja auch erst so für Weihnachtsgeschäft angekündigt. Genau. Also die offizielle Aussage wäre Holidays. This Holidays und oder This Holiday Season, um genau zu sein. Und ja, das ist Weihnachten, also so Ende November kann man damit rechnen. Wo sich dann bei mir so ein bisschen die Frage stellt, warum jetzt dann was dazu sagen? Naja, also da ist es gibt schon so ein bisschen Marktdruck. Ne? Also einerseits ist halt Nintendo jetzt gerade schon in den Startlöchern, hat irgendwie jetzt gerade die Details noch fallen gelassen und verkauft bald. Und andererseits sieht man sich, glaube ich, auch zunehmend vom iPhone unter Druck. Mhm. So wie ich denke, auch zu Recht. Also gut, was haben sie denn angekündigt? Also die PlayStation Portable, wie sie bisher so drauf war, also die erste Version, fand ich ja immer schon ein bisschen irgendwie zu groß und unnütz. Mit dem OMD-Ding. Also ich spiele ja gerne Spiele, aber bis auf Patapong mal von wem anders habe ich da nichts drauf gespielt und auch nichts irgendwie, habe mich da auch nichts wirklich hingezogen. Dann haben sie mit der PSP Go noch so einen Bauchplatscher, glaube ich, gemacht, der irgendwie die alten Spiele nicht spielen konnte, weil es kein Laufwerk mehr hatte und irgendwie noch online alles kaufen sollte. So ein ganz komisches Twitter-Wesen, ähnlich wie das DSi. Ja, und jetzt haben sie, jetzt versuchen sie es nochmal mit einem Remake. Ja, also diese OMD sind halt komplett um die Ohren geflogen, weil irgendwann wollte die keiner mehr machen, keiner mehr pressen und auch keiner mehr verkaufen und Sony hatte auch irgendwie keine Lust mehr. Und aber Sony wird daraus jetzt auch nicht klug und dass man sagt, so wir machen jetzt irgendwie so keine eigenen Medien mehr, sondern man macht jetzt nur irgendwie was anderes wieder. Das ist ja auch was Sony irgendwie nie gelernt hat, so dass das mit den eigenen Medien und den eigenen Formaten nicht so der Hit ist, oder? Also von Audioformaten über den Sony Memory Stick, den könnte man ja da auch wieder verwenden eigentlich, aber der ist auch nicht am Start, oder? War der bei der Go da gibt's am Start? Noch, bei der Go schon, glaube ich, aber da jetzt bei der NGP gibt es noch keine offizielle Aussage, was für ein Medium das jetzt wird. Es gibt zwar so Bilder, so das sieht so aus wie eine SD-Karte, aber mit einem abgerundeten Ende hinten. Und vom Format her auch nicht genauso von den Abmessungen her, glaube ich. Also die einzige Aussage, die sie treffen, ist ein Flash-basiertes Medium. Und es ist voll innovativ, weil dann kann man da gleichzeitig den downloadable Content zum Spiel dazuladen und die Spielstände. Naja, aber lass uns doch so mal irgendwie auf die Features eingehen, die nicht irgendwie albern sind. Okay, dann gebe ich dir mal den Vortritt. Mir fällt wenig ein. Das Ding hat zwei Analogsticks. Ja, es hat zwei Analogsticks. Aber wieder dieselben wie bei der. Nein, mit echten Sticks. Mit echten also Sticks. Sony nennt das Ganze Micro-Stick, weil es halt nicht ganz so groß ist wie auf einem DualShock. Aber es sind tatsächlich so, sie stehen raus und die haben so kleine Stelzen und sie sind echte Sticks. Echte Sticks, okay. Mhm. Mal gucken, wie gut die funktionieren, aber an sich Analogsticks für eben 3D-Spiele eine wichtige Angelegenheit, finde ich auch. Linker Stick Kamera, rechter Stick Männchen und so. Genau. Und oder unter? Nee, schon richtig, ja. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich das jetzt Blödsinn erzähle. Ist auch umgekehrt. Ist umgekehrt, ja. Normalerweise immer so rechter Stick Kamera und links bewegen. Aber ich habe mich selbst erwischt, wenigstens. Das ist schon. Bei der PlayStation weiß man das auch nie, welcher Stick was macht oder welcher Knopf. Ach, du PlayStation-Unker. Ja. Auf jeden Fall, das ist so das Killer-Feature im Prinzip, finde ich. Also das ist so das, was ich daran wirklich cool finde. Und dann gibt es halt noch so die Nummer mit, was kann das Ding jetzt und was hat das Ding alles für Sensoren. Touchscreen vorne und hinten, na, wo man sich denkt, hinten? Also hinten Surface, nicht Screen, weil es ist Touchpad halt hinten. Es ist kein DS jetzt in dem Sinne, dass es zwei Screens hätte, wo irgendjemand mitgucken kann, sondern eben nur betouchbar auf der Rückseite. Genau. Und wohl gedacht dafür, dass man irgendwie durch dieses Spiel durchgreift und von irgendwas manipuliert und so. Ja. Sie haben auch ein bisschen mal was gezeigt. Ja, es gibt da so ein Spiel, wo du quasi so ein Ball bist, glaube ich, und du kannst halt von unten quasi dagegen tapsen und dann ändert sich so die dann also wie du von unten an eine Tischdecke quasi durchtapsen würdest, da ändert sich die 3D-Landschaft so, dass da ein Berg entsteht, wo du deinen Finger hintapst unten. Genau, das hat sich so ein bisschen, also wenn man eine Plastikplane irgendwo drüber spannen würde, so locker und dann einen Ball drauflegen und dann eben so diese physikalische Geschichte, ich verschieb den Ball, indem ich die Plastikplane so ein bisschen hoch drücke von unten. Ja. Ja, klingt jetzt für dieses Spielkonzept ganz brauchbar, ansonsten weiß ich nicht genau, wie gut das da funktioniert, wie gut man da trifft und ob man da Spaß dran hat. Ich glaube halt, also was ich so ein bisschen Bedenken habe, ist, das Ding hat jetzt Eingabemedien noch und nöcher. Also es hat zwei Analogsticks, es hat insgesamt, glaube ich, 10 Buttons, ja, 2 Schultern und jeweils 4 rechts und links, also die klassischen PlayStation-Knöpfe und die Cursor. Das ist ist gar kein D-Pad, oder? Links ist ein D-Pad. Doch. Links ist noch ein D-Pad? Ja, klar. Okay, ja gut. Auf jeden Fall insgesamt 10 Knöpfe. Und dann halt vorne und hinten Touch. Ja, ja und Start und Select gibt es noch, also 12 Knöpfe eigentlich. Okay, ja, Punkt für dich. Touch vorne und hinten. Und dann Six Axis, richtig. Und dann frage ich mich auch schon langsam. Kompass so, auch noch? Ja, jetzt. Lass es mal gut sein, soweit. Ich frage mich, GPS hat sie auch noch. Aber und 3G, aber das ist kein Sensor. Richtig. Aber ich frage mich halt dann, kann ich den Spieleentwicklern dann dahingehend vertrauen, dass sie sich die richtigen Sensoren für ihr Spiel raussuchen? Und sind es dann hinreichend oft nicht die standardmäßigen 2 Sticks und 8 Buttons? Ja, also wie viele Spiele werden tatsächlich rauskommen, die hinten dieses Touchpad benutzen? Ja, das ist so die Frage, die ich mir stelle. Weil ich hoffe nicht, dass irgendwie Spiele rauskommen, die alles benutzen, weil dann weiß ich nicht mehr, wo ich das Ding anfassen soll. Da müssen die irgendwie auch noch so ein Antigravitationsdings mitliefern oder dann irgendwie. Aber ja, ich bin ein bisschen skeptisch, ob die ganzen innovativen Eingabemöglichkeiten dann auch in Spielen reflektiert werden. Also aber das eigentliche, also innovativ ist eigentlich nur das Ding auf der Rückseite, oder? Da hast du das alles jetzt schon mal gehabt. Ja, ja. Mehr oder weniger ist mitgezogen. Und ja, weiß ich nicht, ob mich das dazu drängt, da was ausprobieren oder was haben zu wollen. Wobei es ja eh erst im Ende des Jahres ist. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Wenn man jetzt die Hardware-Specs anguckt, die da halboffiziell, glaube ich, geleakt sind, da steht was von... Wir sind auf der Sony-Seite. Sind auch. Mittlerweile auch offiziell, okay. Mhm. Im Vorfeld gab es die, glaube ich, so auch halboffiziell. Da steht was von Quad-Core A9 Cortex-CPU und einem Quad-Core Power-VR-Grafikchip. Was im Prinzip halt so die, zumindest die Sorte von Architektur ist, die auch im iPhone drin ist. Oder halt in anderen mobilen Geräten mittlerweile auch. Ja. Und aber halt so hinreichend projiziert auf, was gibt's dann, wenn das Ding rauskommt. Und da ist halt jeweils Quad-Core drin. Das macht gute Grafik, also so die Demos, die man angucken kann, so Uncharted und was sie da, Metal Gear Solid, was sie gezeigt haben, so als Grafikdemos. Das sieht schon beeindruckend aus, keine Frage. Aber es ist halt auch erst in einem Jahr. Ja. Und wie dann die Konkurrenz aussieht, vermutlich nicht anders. Ja, und man muss auch dazu sagen, dass es wirklich, auch die Pixelauflösung ist im Endeffekt ein iPhone 4, also 969 mal 5 44 und wir haben ja. 69 mal 84, oder? Ja, ja, genau. Also das Format ist leicht anders. Genau, also man hat ein bisschen mehr Höhe. Mhm. Gleichzeitig ist aber das Ding halt auch ein Riesenklotz. Also von Portable will ich da schon gleich zweimal nicht mehr sprechen, wenn ich von der ersten PSP schon nicht von Portable sprechen wollte, weil zu... Ist es zu größer als die erste? Ja, ja. Ach echt? Also ich dachte, das wäre gleich groß. Also Kotaku hat so ein Vergleichsbild gemacht und ja, da ist es eindeutig noch größer. Mhm. Und... Ich weiß es nicht. Das ist dann so ein fettes Teil. Ja, 5 Zoll Bildschirm haben sie, glaube ich, gesagt. Statt 3,5, was halt bei Smartphones eher so üblich ist. Ja, ja, also ich fand jetzt die erste auch schon grenzwertig groß. Ja. Gerade wenn man so das iPhone ständig mit sich rumträgt, dann ist die schon ein bisschen zu groß. Und wenn die noch größer ist, aber so insgesamt muss ich sagen, Ich hab so die Neuigkeit, also die Nachricht gelesen da morgens, weil Sony ja dachte, machen wir die Pressekonferenz doch irgendwie in Japan am Nachmittag, damit auch ja niemand zugucken kann außerhalb von Japan. Und habe dann die Nachricht gelesen und dachte mir so, ja, das also sieht ganz gut aus, so was die Grafik angeht, aber so an sich beeindruckt es jetzt nicht wahnsinnig. Also ist das irgendwie jetzt schon nicht so was, wo ich sage, hurra, hurra, Sony PlayStation 2. PlayStation Portable 2. Ja. Und wenn das jetzt noch ein Jahr hin ist, oder lass es 9, 10, 11 Monate sein, ja, bin ich eher skeptisch. Ja, dann sind wir ja gemeinsam skeptisch und erwarten den Untergang der mobilen Plattform von Sony. Ja, ja, Sony geht ja, kann man ja irgendwie beim Untergehen zusehen zurzeit. So, was sie so an Interfaces verbrechen, habe ich da auch gar nichts dagegen. Ein paar Spiele fehlen mir dann, aber da habe ich keine Sorge, dass andere mobile Plattformen das auffangen. Ich hoffe ja, ich hoffe für Sony, dass sie diese Konzepte mit der UI, die man momentan sieht für den NGP oder die NGP oder was auch immer, dass sie die nochmal überdenken. So diese kleinen Blasen, bunten Böppels mit schlecht positionierten Labels drunter. Hey, ja, das geht noch besser, glaube ich. Wobei, in Bewegung sieht es gar nicht mehr so schlimm aus wie im Standbild, weil sich das dann irgendwie so mit Lichteffekten und so. Mhm. Okay. Mhm. Ja, habe ich gesehen. Ja. Aber trotzdem, es ist irgendwie wieder so halbgares Filifanz. Also, aber wie gesagt, interface-technisch erwarte ich von Sony eh nichts. Mhm. Da wird sich auch nicht wirklich viel ändern. Killerspiele würden es dann wieder, also wobei ich ja immer noch plattformtreibende Spiele. Cross-Media-Bar finde ich ja immer noch nicht schlecht, aber da kann man, glaube ich, jetzt auch eine halbe Stunde lang mit dir drüber streiten. Ja, ja, du wolltest ja letztens rausfinden, wo die Versionsnummer ist. Mhm. Ja, ja. In dem System, in den Einstellungsteil der Cross-Media-Bar. Ich habe es auch gefunden, im Gegensatz zu dir. Ja, aber auch nach dem dritten Anlauf. Ja. Naja. Aber auf was wir uns auch freuen können, also wir gar nicht, weil wir haben bis heute kein Android-Telefon, ist die PlayStation Certified Games für Android. Genau. Also es gibt so eine Initiative von Sony, haben sie jetzt bei der gleichen Pressekonferenz vorgestellt und das geht so ein bisschen unter im Vergleich dazu, weil alle Leute halt über die PSP 2 schreiben. Und sie haben aber auch eben gesagt, so, wir machen jetzt hier so ein Plattform-Agnostic Framework für Spiele. Und das nennen wir PlayStation Certified Games. Und im Zuge dessen bringen wir einen Android Marketplace heraus, einen eigenen, auf dem man dann eben mit Android-Geräten PlayStation 1 Spiele kaufen kann. Also X-Verwertung PlayStation 1 Spielen. Ja, und PlayStation 1 ist jetzt auch nicht unbedingt so das, was man noch spielen will, glaube ich. So tendenziell nicht. Also es ist schon eher von... Ich habe mal wieder mal so PlayStation 1 Titel mal ausgegraben, vor langer, langer Zeit. Also Final Fantasy 7 zum Beispiel kam ja auch noch für die PlayStation 1 und sind es wenige Pixel. Ja, man kann ja auf der PlayStation 3 das auch gut nachkaufen und die hat schon echt nichts auf der Brust gehabt. Das ist heute einfach wirklich zu super, auch auf mobilen Geräten. Ja, da muss man mal gucken, wo sich das hinentwickelt, ob das Interessenten findet. Ich sehe es halt so als Schritt sozusagen, wir haben da Angst vor Apple und versuchen uns ein bisschen dagegen zu positionieren. Ich meine, vielleicht kriegen sie es ja auf die Reihe, entsprechende Spieleplattformen auf Android aufzusetzen, wenn mehr so als Contingency Plan, wenn mal die eigene Ecke halt wirklich versagt, dann wenigstens ein toller, so wie Sega damals, wobei das ja bei Sega auch nicht so gut funktioniert hat, ein toller Spielehersteller und Publisher auf einer Plattform zu sein. Ja. Ja, ich verstehe da eh nicht ganz, warum die es nicht gebacken kriegen, zusammen mit Sony Ericsson irgendwas zu machen, was dann so in einer Produktlinie landet. Weil jetzt haben sie irgendwie, Sony Ericsson macht jetzt den eigenen Kram, so, der vielleicht auch diesen Android Marketplace dann benutzt oder nicht, da gibt es glaube ich noch keine offizielle Aussage zu. Aber so, dass irgendwie, wenn jetzt in dieser Next Generation Portable schon UMTS drin ist, dann könnte man da auch noch telefonieren mit eigentlich, wenn es eh schon so groß ist, ja, dass man nicht noch auch ein Telefon mitnehmen will vielleicht. Aber ja. Oder vielleicht könnte man es auch gleich so klein machen, dass es dann, naja. Aber ich weiß es nicht. Ich hab meinen Glauben an Sony schon ziemlich lange verloren. Mich ziehen ein paar Spiele zur PlayStation 3, aber wirklich nur wenige. Deshalb habe ich auch eine, aber irgendwie so sexy ist Sony für mich schon länger nicht mehr. Muss man aber insgesamt sagen, dass die Zeiten, wo wirklich die Exklusivtitel gezogen haben, die sind auf allen Plattformen vorbei. Also außer Nintendo vielleicht. Ich wollte gerade sagen, aber also so Nintendo, der große Kampf zwischen Microsoft und Sony ist dahingehend eigentlich ziemlich uninteressant. Es gibt halt so jeweils 3-4 Titel, wo du sagst, die gibt's jetzt nur hier oder die gibt's nur da. Aber alles andere gibt's eh für alles. Hat aber für mich gereicht. Also Heavy Rain ist für mich ein Grund, eine PlayStation 3 zu kaufen. Ja, das stimmt, andere ist es Metal Gear gewesen. Und dann wird's dünn, oder? God of War ist auch noch so ein Titel. Und für mich langt eigentlich schon ein wirklich guter Titel, den ich unbedingt mal sehen will oder mal spielen will, um mich auf die Plattform einzulassen. Ja. Ja. Ich frage mich, hört man das im Podcast? Aber wenn, dann, ja, dann fährt der Krankenwagen vorbei gerade. Der Krankenwagen ist jetzt irgendwie keine gute Überleitung zu GeoHot, aber der war zumindest jetzt auch nicht, ich kriege keine Überleitung hin mit dem Krankenwagen, egal. Nee. Die einstweilige Verfügung ist draußen. Sony hat ja da geklagt gegen den Hotzelschorsch, weil der die Keys veröffentlicht hat auf deiner Webseite, mit der man lustig selbst Software signieren kann für die PS3. Insofern weiter mit Sony News und weiter mit Sony beim Untergehen zugucken. Es gibt jetzt die einstweilige Verfügung. Da steht drin, der Hotzelschorsch darf nichts mehr verraten über Sony, was potenziell dazu führt, dass da irgendwie Sony Verluste durch erleidet. Sprich halt keine Keys rausgeben und so weiter und Software veröffentlichen und wie auch immer. Und er muss seinen Computer innerhalb von einer Woche irgendwie und seine Festplatten und alles abgeben. Und darf bis dahin seine Festplatten auch nicht verändern. Okay. Darf bis dahin seine Festplatten nicht verändern. Genau. Ich verstehe. Ist es ist die offizielle Aussage. Überwacht da jemand den Hotzelschorsch schon jetzt? Ich würde es mal bezweifeln. Und selbst wenn, würde ich davon ausgehen, dass die sowieso verschlüsselt sind, die Platten. Aber naja, also da kann man sich jetzt darauf einrichten, dass das noch lange uns begleitet als Gerichtsprozess, in dem dann irgendwann eine Entscheidung getroffen wird. Aber jetzt ist erstmal die einstweilige Verfügung durch. Und es gab wohl auch ein kleines Update für Es gibt jetzt irgendwie PlayStation 3.56. Genau. Für die PS3. Hat aber auch schon wieder jemand fast geknackt, glaube genau. ich. Also es sind noch nicht ganz so weit, aber da ist halt einfach jetzt auch alles verloren. Ja, das bringt nichts mehr, da jetzt groß rum. Genau, das ist jetzt Sony halt probiert es natürlich trotzdem, aber ich glaube nicht, dass sie da nochmal auf also den 2 kommen. Das Schlamm schlachtet halt jetzt so ein bisschen. Katze und Maus und so, den Herrn Jobs zu zitieren. Genau. Ja. Alles schlimm, auch bei der Depression. Ja. Um wieder ganz, ganz, ganz dreist überzuleiten. Du hast uns hier was reingeschrieben, was von außen kommt. Was von außen kommt, ja. Ich bin über Twitter mal auf das Projekt Indekt hingewiesen worden. Ist jetzt was ich jetzt selber so direkt nicht auf dem Plan hatte. Und zwar ist das Projekt Indekt ein europäisches Forschungsprojekt. Ja. Das wirklich auch so mit europäischen Geldern finanziert wird, wenn ich das richtig sehe. Genau. Das mehr oder weniger so Data Mining auf allen möglichen öffentlichen und weniger öffentlichen Informationsbasen ermöglichen soll. Ja, also im Prinzip ist das so Big Brother Infrastruktur. Also wenn man sich das so durchliest, dann ist das schon erschreckend nahe an Demolition Man fast. Ja, also da wird dann irgendwie also fabuliert von Überwachungskameras sollen irgendwie verdächtiges Verhalten erkennen. Wenn jemand wutverzerrtes Gesicht verzieht oder irgendwie laut wird, dann soll da ein Alarm angehen, so, weil da potenziell jetzt eine Straftat passiert demnächst, weil jemand böse ist oder so, keine Ahnung. Und oder wenn jemand irgendwie komisch geht oder zu lange irgendwo rumsteht oder so, soll auch erkannt werden. Und da stehen noch so mehr Wunschzettel, Forderungen drin, wie ja, so Drohnen irgendwie sollte man da auch mit steuern können, automatisch und überwachen. Und Also das Interessante dabei ist wirklich so, allein so diese Bezeichnung so oder dieses Ziel, alle bestehenden Überwachungstechnologien zu einem universellen Überwachungsinstrument einer erkenntnisgestützten proaktiven Polizeiarbeit zu bündeln. Und das ist schon für was großartig. Steht das Akronym gleich wieder? Das ist auch großartig, glaube ich. Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment. Ach genau, Urban Environment ist wichtig. Genau, und das ist ja auch wirklich so, es geht irgendwie SEC 1, irgendwie, es geht ja um die Sicherheit der Bürger, ja, um nichts anderes an der Stelle. Es gibt auch entsprechende Gegenseiten, also wenn man sich ein bisschen im Internet umguckt, da sieht man auch auf leicht anders geschriebenen Domainnamen die entsprechenden Seiten, wo leicht umformulierte Texte drin sind. Also gibt es schon auch Widerstand an der Ecke. Oh, wir haben auch, glaube ich, noch einen Breisat-Beitrag da nochmal verlinkt. Das ist halt sowas. Es gibt schon länger. Also ist jetzt nichts ganz Neues, nee, aber es ist ein interessantes Ding, weil halt da auch. Also ich finde schon nahezu toll dreist, wie direkt da drin steht, was das Ding machen soll. Ja. Also ich hab Schwierigkeiten rauszufinden, wer das gut finden soll. Genau, also ich hab praktisch diese Seite gelesen, so als ersten, nachdem wir den Hinweis bekommen haben. Haben mir gedacht, okay, das irgendwer verarscht mich da jetzt gerade. Also das ist so. Da hat sich jemanden Spaß gemacht und nee, das ist also gerade, ihr müsst mal auf diese Originalseite von denen gehen, auf projektindekt.eu und zwar mit dem Minus drin und da sind einfach Sachen beschrieben, so direkt und das sind hehre Ziele, es ist, ist unglaublich, also wie unkritisch daran gegangen wird von der Seite her, weil es sind ja wirklich auch, das ist Forschung, die da betrieben wird mit viel Geld, viel Firmen, viel ich weiß nicht, das wird einfach schön als Technologiefortschritt verkauft. Ja, so. Klar, das ist auch wichtig, weil braucht man. Also jetzt hat man diese tolle Überwachungsinfrastruktur und das kann ja keiner alles angucken. Und deswegen brauchen wir jetzt da so Systeme, die halt gucken und erkennen, wenn jemand verdächtig ist. Genau, die selber erkennen, wenn jemand verdächtig ist und nur dann, wenn jemand als verdächtig erkannt wird, dann wird nochmal genauer nachgeforscht. Weil es ist ja auch nicht so, als gäbe es schon viel Forschung dazu, dass genau solche Systeme dazu führen, dass man versucht, sich nicht verdächtig zu verhalten, damit halt in seiner Freiheit eingeschränkt wird. Aber ja. Ich meine, einerseits muss man sie doch schon auch verstehen. Also die haben jetzt irgendwie Überwachungskameras und alle möglichen Daten am Sammeln. Die können ja nicht Menschen hinsetzen, die das auswerten. Das muss man doch schon. Das kostet ja einen Haufen Geld auch. Automatisiert zusammenlegen, damit da so einfach mal Hinweise gibt und dann kann man wieder Menschen davor setzen. Stimmt, das ist ein massives Einsparungspotenzial. Das ist auch noch ein guter Verkaufsgrund. Falls es noch nicht drinsteht, kann man das vielleicht mal anregen. Also es gibt auch entsprechende Vorträge, ich glaube von den Piraten und auf dem Chaos, auf dem CCC gab es glaube ich auch, auch einen Vortrag dazu, also auf dem C3. Der war jetzt irgendwie ein bisschen holprig, fand ich. Hm. Also das ist immer so mal besser, mal schlechter. Aber man kann sich gut informieren und ich würde mal auf alle Fälle allen anraten, das so ein bisschen im Auge zu behalten, weil das ist schon sehr surreal, was da passiert. Ja. Ägypten wäre ja auch froh um so ein System. Was ist denn da passiert bitte in Ägypten? Ich habe das. Naja, also die haben dieses andere System, das man auch gerne hätte in Deutschland ab und zu, so den Internet-Notausschalter. Und den haben die gedruckt jetzt vor kurzem. Also da muss man jetzt dazu sagen, die Nachrichtenlage ist so ein bisschen diffus gerade noch, weil das ist relativ frisch passiert. Aber was man relativ sicher sagen kann, ist, dass irgendwie gestern Nacht, also wir nehmen am Freitag auf und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, soweit ich es überblicke, sind plötzlich so alle Routen aus den ägyptischen autonomen Systemen BGP-technisch verschwunden. Und das führt halt dazu, dass die nicht mehr nach draußen können und dass auch keiner mehr rein kann. Also auf BGP ist das Protokoll, dass so die Internetprovider untereinander sprechen, um so die großen Knoten miteinander zu verbinden. Und da gibt es halt einfach keine Verbindung mehr nach zum Rest der Welt. Zum Rest der Welt. Also intern vielleicht schon noch, weiß man nicht. Man ist ja ist wohl alles ein bisschen sketchy gerade. Okay. Aber da ist auch momentan die Nachrichtenlage, wie gesagt, sehr unterschiedlich und Aber man da kann eben sicher sagen, so fabulieren das drüber. Das Internet ist aus. Das Internet ist auf alle Fälle aus. Also das ist, man kommt von außen da nicht mehr drauf und die scheinen auch nicht rauszukommen teilweise. Ja. Und Vodafone hat auch eine offizielle Pressemitteilung rausgelassen, dass sie eben in Ägypten den Mobilfunk zumindest stellenweise ausschalten oder verlangsamen oder ganz dicht machen. Weil das ist da Gesetzeslage, dass man das machen muss, wenn man gefragt wird und sie sind gefragt worden und deswegen machen sie das. Okay. Und da, also es gibt auch Berichte dann dementsprechend, dass es dass SMS gar nicht geht, dass mobile Daten fast nicht gehen und dass man telefonieren irgendwie auch nur an bestimmten Orten kann. Mhm. Höchstgradig spannend. Ja, also der Hintergrund, weil wir jetzt noch gar nicht zum Hintergrund gesagt haben, Mubarak, seit 30 Jahren, glaube ich, Präsident, unter, naja, nicht ganz demokratischen Umständen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, da gibt es eine kleine Revolution sozusagen gegen den Herrn und der soll da weg und der will da aber nicht weg und naja, das ist ein übliches Problem sozusagen. Ah ja, spannend, spannend. Oh. Aber so schnell kann es auch passieren, dass das Internet eben weg ist. Ja, ja und die Zentrale der Mubarak-Partei brennt auch gerade, lese ich so. Ja, ja. Also, ihr seid live dabei, live in der Vergangenheit. Ja, live in der Vergangenheit. Ja. Sie haben irgendwie heute Morgen auch den El-Baradei irgendwie festgesetzt, glaube ich, weil also der hat ja irgendwie den Friedensnobelpreis gewonnen vor ein paar Jahren, war das, glaube ich, oder war das frisch? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall Oppositionsführer, nicht wirklich, aber zumindest einer in der Opposition, ein Prominenter. Aber ja, also die Nachrichtenlage ist diffus und es brennt. Es brennt, es wird geschossen, also es ist nicht fein, was da gerade abgeht. Es wird demonstriert und es wird Demonstrationen werden verboten und es wird trotzdem demonstriert und ja. Aber aus Sicht der Depression stellt sich eben auch wieder dar, Internet ist schon auch wichtig als als Kommunikationsinfrastruktur und wenn man keins hat, dann ist es scheiße. Genau, also man stelle sich mal vor, so irgendwo, hier läuft das schief, Regierung hat keine Lust, dass es jemand mitbekommt ordentlich und hat so einen Notschalter, den es dann mal eben drückt, damit die Nachrichten nur so über die Kanäle, die denn sonst so möglich sind. Also einerseits hast du halt so die Außenkommunikation, die du damit managen kannst, ja, um es mal aus Sicht der Regierung zu betrachten. Ja. Und andererseits kannst du eben auch sehr gut unterbinden, dass sich irgendwie die Revolutionären eher selbst organisieren. Ja, einfach mal das Handynetz ausschalten, dann müssen die irgendwie schreien. Ja, ja, ist schon krass. Also es ist weit weniger lustig, als es jetzt klingt. Ja. Und so Sachen blühen einem, wenn man diese entsprechenden Mittel einbaut, weil es wird auch verwendet dann im Zweifelsfall. Mhm. Ja? Da kann man davon ausgehen, das ist jetzt auch kein... Wenn es da diesen großen roten Knopf gibt, dann wird er irgendwann gedrückt. Da hört für mich dann auch diese Verschwörungstheorie auf, weil es ist ja immer, man wird ja gerne dann so mit entsprechend abgestempelt als jemand, der irgendwie total komische Fantasien hat. Nee, wenn Instrumente da sind, die der Regierung nützen in schwierigen Zeiten, dann werden die auch genutzt, so oder so. Da muss man einfach mal die Sache grundsätzlich mal nicht so erlauben. Ja. Naja, genug Depression für heute, oder? Ja, reicht erstmal. Das ist sogar schon die Stock Exchange down. Genau, die war vorher noch online. Genau, es gab nämlich so diese Verschwörungstheorie an der Stelle, weil es gab ein autonomes System, das hatte noch eine Außenverbindung und das war halt genau das autonome System, von dem eine der Verbindungen der Stock Exchange, also der Börse lief. Und die ist jetzt offensichtlich auch down. Die ist jetzt überlastet. Ach, überlastet. Ich hab ungefähr am Anfang, wie wir hier gesprochen haben, auf diesen Link geklickt und ich bin inzwischen zweimal redirected worden, aber keinerlei Content ist durchgekommen. Aber es ist zumindest Kommunikation mit dem Server möglich. Also da ist zumindest eine Basisform vom Internet vorhanden. Ist wahrscheinlich jetzt auch so, alle gucken jetzt auf wegen die Börse. Wegen der Berichterstattung, und, klar. Ja, okay. Das ist mehr so ein klassisches Internetproblem. Die Börse hat sich gedidost sozusagen. Genau. Naja. Aber auch schön, das sind natürlich dann auch die Sachen, die man bedenken muss, wenn man eben das Internet ausmacht. Genau. Was es ist ja mitunter auch essentielle Infrastruktur, die man braucht als Regierung, nur im Internet verfügbar. Ja. Und das ist ja jetzt dann auch wieder... Also wenn man mal davon ausgeht, dass die Börse online gehalten werden sollte, tja, normale Überlast macht auch schon mal gern was kaputt. Oder der Fall mit YouTube damals. Ja, ja. YouTube abdrehen mal, sich selber DDoSen als Land komplett. Alles möglich und ja. Aber deswegen brauchen wir ja irgendwie Nicht-Netzneutralität, damit die Börse besseren Internetanschluss hat als alle anderen. Achso, der wäre jetzt dann nicht überlastet, oder? Obwohl nee, sie jetzt eh schon das ganze Internet, das also gibt, für sich hat. Ja. Naja. Ja. Okay. Nun ja. Aber zu spannenderen Themen. Spannender nicht, aber weniger depressiven. Ich wollte gerade sagen, spannender nicht. Du hast mir gerade noch gesagt, dass dich das gar nicht so interessiert. Also was ich gemacht habe und was ich euch nahelegen wollen würde, also Menschen, die sich für Programmierung auf dem Mac und auf dem iPhone interessieren. Ich habe mich mal wieder so ein bisschen umgeguckt in der Podcast-Landschaft, was denn da so da ist. Und mir ist da ein Podcast aufgefallen, der jetzt schon relativ lange geht. Und zwar nennt sich der Core Intuition. Core Intuition. Genau, so wie die macOS 10 Technologien Core Graphics und Co. Hm. Oh, meine Stimme. Ja. Das hat jetzt ordentlich übersteuert. Aber so ist das. Genau, und das ist ein regelmäßiger Podcast, möchte ich ihn mal nennen. Also es gibt nicht wirklich einen Erscheinungsrhythmus von Daniel Chalcott und Menton Rees. Daniel Chalcott könnten die einen oder anderen von euch kennen, weil es ist von Red Sweater Software. Genau. Die haben Mass Edit von Brent Simmons gekauft. Also genau. Er. Also die ist übertrieben. Das sind zweimal ein Mann Schmieden. Also ich es richtig sehe. Also Red Sweater ist einer Und wie heißt der andere gleich wieder? Menton Rees ist Riverfold ist der andere, genau. Genau, also zwei Einzelkämpfer auf der Entwicklerlandschaft, genau. Die aber sich auch in der Szene entsprechend rumtreiben und auch gerne mal auf seines Conference einen Talk halten. Also gerade von Daniel habe ich auch schon viel gehört und der ist halt so, den kennt man halt so in Mac-Kreisen. Genau, und die unterhalten sich halt über das, was ihnen gerade so einfällt oder was sie gerade so in ihren eigenen Sachen am Start haben, auf eine ganz angenehme Art und Weise, wie ich finde. Also schon auch natürlich mit sehr viel Überzeugung von dem, was man denn wie zu machen hat. Mhm. Aber es ist eine ehrliche Meinung und es ist ein schöner Plausch, der gut anzuhören ist. Ja, das ist so ein bisschen Entwicklerplausch aus dem Nähkästchen. Ja, sehr ungestellt, sehr so direkt und auch wir können, auch wir können mal so kurz reinhören, dass man sich so ein Bild machen kann, dann weiß man, von was wir reden. And I think it's fine. I mean, I actually kind of in some ways like kind of watching the store for a little while and then coming in, but at the same time I know there were a whole bunch of people that immediately jumped on the Mac App Store like, "Oh, what can I buy? This is a new thing. It's exciting." And so it is a little bit frustrating to see friends have their app out there and like you said, you're swimming in your pile of money, and that's just a lost opportunity. Yeah, it's interesting. There's definitely always going to be a give, a give and take to all of these, you know, purported advantages. What you were saying just now reminded me actually of another sort of bummer situation. A friend of ours got into Gus Mueller from Flying Meat. You know, he has Acorn, his graphics editor, in the store, and what he ran into was the exact opposite problem of you, Manton, which is he got approved too early. Ja. Und so erzählen sie sich da so die Indie, was so ist in der Indie-Szene und was sie gerade so entwicklungstechnisch bewegt. Genau. Und ja, habe ich jetzt ein paar Folgen gehört, gefällt mir, höre ich gerne nebenher. Mhm. Und ja, wollte ich mal empfehlen. Genau. Hört sich jetzt auch ganz okay an, weil du vorher meintest, ich habe gesagt, ich würde mir das nicht anhören. Es ist nur grundsätzlich so, dass ich irgendwie so Programmier-Podcasts, da kann ich mich grundsätzlich nicht viel begeistern, weil Podcast für mich so ein Nebenbei-Medium ist. Und da müsste ich, glaube ich, zu sehr aufpassen, wenn es wirklich ins Substanzielle geht. Und wenn es nicht substanziell ist, dann höre ich mir lieber irgendwas anderes an, glaube ich. Ja, da geht es mir ähnlich. Und ich wollte eben den da mal rausgreifen, weil der gefällt mir echt sehr gut. Also es gibt noch ein paar andere, die sind entweder, ja, weil sie nicht zu sehr in dem Thema drin oder zu, dann doch vielleicht zu holprig. Also der gefällt mir wirklich gut, den werde ich auch weiter hören. Und habe ich entdeckt, wollte ich euch mitteilen. Das ist schön. Da linken wir auch, ist auch schon hingelinkt, glaube ich. Ja, gut. Wunderbar. Und noch mehr Zeug, was da Dominik so gefunden hat diese Woche. Oh, die heutige Folge ist ein bisschen Dominik-lastig. Oh ja, dann habe ich praktisch den Errata-Teil beim nächsten Mal. Das ist sehr gut. Ja, jetzt wird es ein bisschen JavaScript-lastig. Also für alle, die da Interesse haben oder sich vielleicht einfach schon mal durch Webentwicklung mit JavaScript beschäftigt haben. Ich selber habe mal versucht, mir Node.js anzugucken vor einiger Zeit, war aber jetzt nicht so angetan. Ich schon. Mir ist über den Weg gelaufen jetzt Phantom.js, was eine ganz spannende Geschichte ist. Und zwar ist es auch browserfreies JavaScript. Also man kann es aus der Kommandozeile benutzen oder eben entsprechende Skripte aus der Kommandozeile starten. Und das Schöne ist, im Gegensatz zu den anderen Lösungen dahingehend, ist, dass aber so ein komplettes WebKit wirklich die Seite bearbeitet und rendert und da was läuft. Das heißt, man kann einzelne Teile von dieser Seite rausrendern, man kann so wirklich alles machen, was man im Browser machen kann. Ja, also und, quasi ein DOM ohne Browser. Genau. Und das Nervigste daran ist es, dass es auf Qt passiert. Das heißt, wenn man sich das selber mal an den Start bringen will, muss man sich mal Qt runterladen und dann zweimal Make machen, das entsprechende. Aber warum? Ja, weil sie halt, glaube ich, echt so dieses komplette WebKit-Kram drin haben wollen und Cross-Plattform sein. Und dann bist du halt schnell bei Qt. Ah, okay. Ja, aber kann man ganz spannende Dinge machen. Also halt einfach mal Webseiten was extrahieren oder Bilder rausrendern, Canvas rausrendern, SVG rausrendern in Pixelgrafiken. Ja, ist auf alle Fälle für Menschen, die in JavaScript zu Hause sind und vielleicht auch gerne mal irgendwie durchs Web sich durchcrawlen oder skripten wollen, auf alle Fälle einen Blick wert. Ja, ich habe mir das auch mal angeguckt vorher und also die Demos sind halt dahingehend interessant, weil du hast so irgendwie als Demo ein Kommandozeilentool, mit dem du sagen kannst, ich fahre jetzt von München nach Berlin und dann spuckt er dir halt so die Google Fahranweisungen quasi aus als Plaintext und das ist halt irgendwie so ein, weiß nicht, 20, 30 Zeilen JavaScript-Ding, das eben das rauspasst und quasi so eine Konsolen Internet, also World Wide Web Fernsteuerungsdings ist. Ja, also so zum Scrapen von irgendwas klang es auf alle Fälle so, als könnte ich es gut gebrauchen. Ich habe selber jetzt jenseits der Demos auch noch nicht benutzt und dass ich es mir gebaut habe und mir das angeguckt habe, aber allein das für mich wirklich, was ich was rausrendern können in Bilder von den Seiten, ist manchmal einfach spannend. So Perl mechanize ohne Perl. Ohne Perl und mit JavaScript. Genau, direkt mit JavaScript, mit dem, was man da so an Bordmitteln hat und eben was die Library noch mitbringt. Genau. Schön. Jo, das ist das eine. Und über dieses Ding bin ich dann noch auf Raphael.js gestolpert, gekommen. Und was Raphael.js ist, ist eine Grafik-Library, die in JavaScript geschrieben ist, für den Browser, im Browser, um dynamisch Vektorgrafiken zu erzeugen da drin. Und ich bin ja so ein großer Vektor-Fan. Und mit SVG hat man die Möglichkeit jetzt schon seit einiger Zeit, da wirklich eigentlich spannende Dinge zu machen, auch interaktive Dinge. Also da kann man auch animieren und vergrößern und verkleinern und so weiter. Und ja, das empfand ich als sehr spannend, weil die Beispiele, die da dabei sind, sind ziemlich großartig, wie ich finde. Und der Code, der dafür notwendig ist, ziemlich gering. Also das sind einige Beispiele wirklich für Charts, also was man so an üblichen Charts hat, also mit Balken und Kuchen und so weiter. Es sind Beispiele mit Animationen, was denn so alles passieren kann. Es sind Beispiele mit Grafiken zum Drehen und es performt alles, funktioniert und auf den iOS-Devices genauso wie auf dem Desktop, funktioniert in Firefox und Safari, ich weiß nicht, die anderen interessieren mich nicht so, deshalb ist es mir an der Stelle nicht so wichtig. Soweit ich recherchiert habe, ist das sehr cross-plattform, also es funktioniert sogar in Internet Explorer so halbwegs und Opera ist auch unterstützt und das Einzige, was momentan nicht so stellenweise nicht geht, zumindest das Android, weil es da wohl einen Bug gibt. Okay, und ich finde es halt wirklich großartig, weil ich mag Vektorgrafik. Das ist so ein alter Spleen von mir, dass es eigentlich viele Grafikarten gibt, die mit Vektoren und in der Beschreibung viel besser funktionieren, als jetzt mit Pixelgrafiken. Und die Menschen nutzen Pixelgrafiken, weil sie halt irgendwie ihr Pixelgrafik-Tool haben, der Wahl und mit dem irgendwie ein bisschen umgehen können. Und ich sehe dann immer die Pixel und die Linien, die nicht anti-aliased sind und mich macht das alles super fertig. Naja, auch umgekehrt, so aus reiner Internetökonomie und Seitenladegeschwindigkeit ist Vektor halt auch viel cooler für viele Anwendungen, weil dann musst du das halt nicht als riesen Pixelbild irgendwie übertragen, sondern überträgst halt einfach nur die Linien, die du zeichnen willst und die sind ja meistens dann doch kleiner, wenn es denn was ist, was sich repräsentieren lässt, gut in Vektoren, als jetzt so Pixelmüll nach Anführungszeichen. Oder wenn man jetzt irgendwie eine Reporting-Seite macht mit Graphen und so weiter, dann will man die vielleicht auch mal ausdrucken, weiß ich nicht, manchmal will man sowas und dann kann man das halt in voller Druckerauflösung machen und muss das nicht jetzt in irgendwelchen komischen Pixelsachen machen. Ja. Ja, genau. Also für alle, die sowas interessiert, Raphael, js www.ruhrpott.com. Ist verlinkt. Schaut es euch an. Ist toll. Ich finde es großartig. Ich auch. Wunderbar. Zwei Daumen hoch, sozusagen. Jo. Jetzt zwei Daumen ab. Zwei Daumen ab. Also mit Plasmasäge, meinst du? Ja, ja, die Plasmasäge. Ja, ja. Ich habe Dead Space for iOS für das iPhone gespielt und du für das iPad. Genau. Muss man sagen, Dead Space für iOS kam jetzt letzte Woche raus. Nicht in Deutschland, aber so im internationalen US-Store kann man das trotzdem kaufen. Und spielt so zwischen Dead Space 1, was so in der Vergangenheit released, also vor 2 Jahren oder vor einem Jahr, weiß gar nicht mehr. Also für PlayStation 3 und ich habe sehr spät gespielt, es gab schon länger. Also wie gesagt, Dead Space 2 ist ja jetzt gerade am rauskommen. Genau, Dead Space 2 ist gerade diesen Tag, also am Freitag rausgekommen. Ja. Und die iOS-Version ist quasi ein Prequel. Du bleibst schön hier so lange noch. Ist quasi ein Prequel zu Dead Space 2. Lass uns doch mal kurz reinhören, dass wir so ein bisschen Atmosphäre haben und dann kann man so ein bisschen erzählen, wie das so ist. We've arranged some tools for you. You'll find a plasma saw in a locker up ahead. The SHB1 plasma saw is designed for dissection of heavy-duty materials in both on- and off-site locations. Users are advised to always wear protective clothing when the saw is in use. Ja. An sich ist das Spiel sehr Dead Space-ig, um es mal so auszudrücken. Also man rennt halt so in einer Raumstation oder dann im Raumschiff durch Korridore und wird von zombie-esken Gerätschaften überrascht. Genau. Man ist so... Wird am Anfang so von den, wie heißen die, Unitologists oder sowas? Also diese kirchliche Vereinigung, jetzt, die da so geht. Jetzt spoilern wir natürlich den ersten Teil, falls das noch nicht mehr geschützt, aber das ist ja gut, das am Anfang, so wird ja mal gleich gesagt. Ja, also, ja, man ja, ist stimmt. Also im Auftrag von denen unterwegs. Ja. Also Vorsicht, Spoiler. Retroaktiv. Aber genau. Also die Story wird eben auch zwischen 1 und 2 weitererzählt. Und an sich muss ich sagen, ich habe jetzt die iPhone-Version gespielt, die war grafisch sehr beeindruckend. Also ist mit die gleiche Kategorie wie so die Epic und Unreal-Geschichten, die man bisher gesehen hat. Definitiv. Und dadurch, dass es irgendwie mehr Spiel ist in dem Sinne als jetzt, wie hieß es denn jetzt überhaupt mit dem Schwert? Infinity Blade. Infinity Blade. Also es ist einfach mehr Gameplay drin, weil man läuft wirklich ganz normal so ganz Dead Space gerecht durch die Gegend, holt sich seine Waffen, upgradet seine Waffen, hat die entsprechenden Zombie-Viecher eigentlich alles, die so im normalen Dead Space auch drin waren, sieht man und die Qualität ist gut und also es ist schon auch dieses scary Feeling kommt auf. Ja. Was lustig ist, also durch eine Limitation der Plattform ist es eigentlich noch viel scarier, weil man ständig seine Finger im Weg hat. Ja, also gerade auf dem iPhone hast du ja nicht genug Platz irgendwie, dass die Finger nicht viel verdecken würden. Und dann ist es immer so, dass du irgendwie vorsichtig steuerst, weil du könntest ja den Daumen gerade über so einem Zombie haben. Ist jetzt nicht nur positiv natürlich, ja, so, weil es ist auch schon eine Limitation des Ganzen. Mhm. An sich ist die Steuerung aber okay, finde ich. Ja. Finde ich auch. Also es ist diese mehr oder weniger übliche, nicht ganz übliche Steuerung, aber links bewegt man sich wie mit so einem Joypad-Stick eigentlich. Genau. Das heißt, man startet irgendwo und dann eben rauf, runter, links, rechts ist das Laufen. Auf der rechten Seite ist die Kamera, also wie man mit 2 Analog-Sticks auch spielen würde. Mhm. Gleichzeitig ist aber so einmal tappen, die Waffe aktivieren, nochmal tappen, wirklich mit der Waffe schießen dann. Auch an der und Stelle. Swipen ist dann Plasmasäge und so. Und genau, also ist einfach ein bisschen integrierter und man hat dadurch, dass es ein Touch-Gerät ist, kommt man mit diesem ganzen Augmented Reality-Kram, den die ja da so, also mit diesen Inline angezeigten Anzeigen ganz gut zurecht. Also Reload ist halt wirklich auf der Waffe so ein Reload-Knopf, der da so ein bisschen als holographisches Display drüber schwebt und die Türen haben immer so ein bisschen holographisches Display, wo man dann auf Open drückt und das funktioniert stimmungsmäßig sogar fast besser wie auf der Konsole mit dem Controller. Stimmt. Das hat mir aber im ersten Teil auch schon gefallen, dass es so mit rein integriert ist quasi. Aber so ist meines Erachtens mit einer der iOS-Titel, die Plattform nochmal ganz klar als richtige Spielekonsole irgendwie etablieren. Ja, also man hat jetzt eben die grafisch tollen Rail-Shooter und irgendwie Rail-Schwert-Dings-Dinger gesehen. Also ja. Nicht wirklich komplett Rail, aber schon eher eingeschränkt. Ja, ziemlich. Ja. Und jetzt so ein richtiges First-Person-Shooter-Game im Prinzip zu haben mit guter Grafik und vergleichbar eben mit einem PSP oder sogar einem PlayStation-Titel an sich, nicht schlecht. Ja, und halt wirklich auch so eine offizielle Franchise. Also man kann ja Nova oder sowas auch dazu rechnen, aber es ist halt doch irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen wie das Genre halt aufgegossen von jemand anders. Ja, ja. Und genau, und Dead Space ist halt wirklich, du bist da in dieser Storyline, du hast wirklich dieses Voice-Acting, was wir gerade gehört haben, stimmungsmäßig gibt sich das nichts. Ja, also da wird es in die Richtung weitergehen, glaube ich. Also ja. Neben den ganzen, also die Bandbreite, was so auf den iOS-Geräten an Spielen jetzt wirklich am Start ist, also von den ganz Casual-Titeln zu sowas Ausgewachsenem, ist, glaube ich, großartig und wird einem als Spieler weiter viel, viel Freude bereiten. Ja, ich habe irgendwie letztens auf Kotaku so einen Artikel gelesen von wegen, man sollte dieses iPhone ja schon auch ernst nehmen und Nintendo tut das wohl auch, weil so diese Angry Birds, die verkaufen sich ja und viele Leute spielen Angry Birds und deswegen ist die iPhone-Plattform ja auch eine Plattform, die man ernst nehmen soll, aber ich glaube, da ist der Groschen dann auch noch nicht so weit gefallen, dass man sagt, hu, da gibt es ja auch wirklich AAA richtige, in Anführungszeichen, Hardcore-Games. Ja? So weit ist man, glaube ich, so als jemand, der in dieser Sony, Microsoft, Nintendo dem Dreieck gefangen ist, traditionellerweise noch, ist man noch nicht so weit mit der Einsicht, dass Apple da jetzt auch eine Plattform hat, die schon auch mitreden kann, glaube ich, in Zukunft. Gerade eben, weil jedes Jahr ein neues kommt. Ich wollte gerade sagen, also dahingehend kommt ja dann auch wieder das ganze Hardware-Geschwurbel zu der nächsten Generation von Geräten und das, wie gesagt, wird ganz ähnlich wie bei der PlayStation, also bei der Next NGP. Ich glaube nicht, dass die irgendwie technisch die Nase vorn hat vor dem nächsten iPhone. Ja, und wenn dann halt auch maximal 8 Monate. Und sollte aber dann wieder über mehrere Jahre halten, nach Sony Terminologie. Und muss er als so ein Gerät auch, ja, weil wird nicht subventioniert und nichts, den ganzen Rest. Also ja, das, ich bleibe auch auf dieser ganzen iPhone-Schiene. Ja, spannend. Ja, also ich hätte gerne ein iPhone mit Sticks. Ja, ich wollte auch gerade sagen, Sony sollte sich lieber mal mit Apple zusammentun und irgendwie ihre Controller verbinden und als offizielle Control-Device machen. Genau, also ich würde DualShock mit iPhone-Dock. Oh, verarscht auf jeden anders. Ich meine DualShock fürs iPad. Ich hätte wirklich gerne so Spiele auf dem iPad, die meinetwegen den PlayStation 1 Emulator mit dem DualShock oder lieber halt PlayStation 2, weil das hat das Ding ja locker im Kreuz, wenn man ehrlich ist. Ja, wünschen kann man sich viel. Ja, so ein standardisiertes Human Interface Device, das man als Controller-Stick verwenden könnte, fände ich schon nicht schlecht für manche Art von Games. Im Prinzip spricht ja nichts dagegen, dass Apple das einfach so treibertechnisch unterstützt. Ja. Aber mal gucken. Da hoffen wir schon lange drauf. Eben. Ja, schon lange gibt es auch schon Tron. Genau, und jetzt dürfen wir es auch sehen als Europäer. Genau, aber wir haben in unserer semi-regelmäßigen oder jetzt regelmäßigen seit kurzem Movie Night am Montag, so die bürointerne Movie Night, haben wir das Original erstmal geguckt, so als geistige Vorbereitung, dass das auch wieder frisch ist und dass man so den Vergleich auch direkt hat. Und auch immer wieder schön, so 1982 Tron war schon auch toll. Ja, war einerseits toll, andererseits natürlich auch, wie alle Filme aus der Zeit, storytechnisch jetzt gar nicht so weit. Ich meine, für seine Zeit schon, aber es passiert schon eigentlich wenig. Aber darum geht es jetzt schon auch. Man könnte leichte Dialogschwächen einräumen, ja doch. Aber ja. Man hat halt so wieder die Gags präsent, die dann auch in der Fortsetzung oder jetzt Fortsetzung im Kino gerade dann wieder aufgegriffen werden. So mit das ist aber eine große Tür. No, that's a big door. Ja. So. Oder Dumont Shipping. Genau. Also so diese Insider-Gags, die kommen dann, die kriegt man mit. Und insofern war das eine gute Entscheidung, das, den vorher geguckt zu haben. Ja, definitiv. Ja, aber wir waren im Kino. Haben Legacy geguckt. In 3D und Englisch. Ja, in 3D und Englisch. Mhm. 3D, interessanterweise gar nicht so viel 3D, wie man denken könnte. Ja, aber gut eigentlich. Ja. Weil sie haben sich wohl dazu entschieden, das sieht so aus, ich weiß nicht, ob da irgendwie produktionstechnisch ein Problem war oder ob das wirklich eine bewusste Entscheidung war, so wie sie es eben am Anfang auch hinschreiben. So. Mhm. Weil du wirst begrüßt, wenn du ins Kino gehst, wir spoilern jetzt übrigens gnadenlos, also falls jemand skippen will, es gibt ja Kapitelmarken oder Zeitindexe für MP3s. Ja. Aber du wirst eben begrüßt mit, in diesem Film sind einige Szenen in 2D und das ist auch so gemeint und lass aber deine 3D-Brille auf. Mhm. Was dazu geführt hat, dass ich sie natürlich nicht aufgelassen habe, weil ich wollte wissen, welche wirklich 3D sind und welche nicht, und manchmal bildet man sich ja sowas auch ein. Ja. Und so der ganze erste Teil, der in der realen Welt noch spielt, ist wirklich flach. Also da gibt es ab und zu mal ein paar Einstellungen, die, bei denen 3D-Effekte benutzt werden, aber ich konnte da ganz gut ohne der Brille gucken und hat so ein kleines technisches Ding für mich auch dann so ein bisschen auch wieder dafür gesorgt, zu merken, wie viel Lichtkraft so diese 3D-Brille einem wegnimmt, weil die auf jedem Auge ja die Hälfte rausfiltert. Und wenn beide dasselbe projizieren, dann hast du halt doch ordentlich mehr Power an der Wand. Das stimmt, ja. Also da auch nach wie vor ein Problem, glaube ich. Aber so die Story ist eben, am Anfang spielt es in der echten Welt. Der Sohn von Kevin Flynn ist alleine gelassen von seinem Vater. Will irgendwie die Firma nicht leiten, die ihm eigentlich gehören würde, und wird dann eben zur Arcade, zur Spielhalle von seinem Vater irgendwie hingebuchst. Also das gibt es ja eh schon im Trailer, dieses Wissen, genau. Mehr oder weniger. Wenn du sagst, lass uns doch kurz den Trailer anspielen, dann haben wir so ein bisschen U-Ton. And I kept dreaming of this world I thought I'd never see. And then, one day, something happened. Something extraordinary. What was it? That's gonna have to wait till next time. NCOM CEO Kevin Flynn was reported missing today. He was last seen at his home with his son, Sam. Sam, I was Paige last night. Paige came from your dad's office at the arcade. That number's been disconnected for 20 years. This isn't happening. Ja, ist es aber. Genau. Und was ich ganz schön fand, dass er am Anfang eben so ein bisschen so ein Recap gibt für die Leute, die den alten Tron nicht so kennen. Mhm. Diese Speech, die ja auch in Ausschnitten dann im Trailer drin ist, die führt einen so ein bisschen ein. Ja, und dann geht's aber eigentlich so rund im Computer. Ganz analog finde ich eigentlich wie zum ersten Teil. Also ist jetzt nicht wirklich viel neue Story erfunden, so vom Stil her. Nee, also so dieser reine in den Computer reinsaugprozess ist schon sehr ähnlich. Ja, aber auch so dieser Konflikt in dem Computer hat auch Ähnlichkeit. Es ist schon, also es ist jetzt nicht wirklich, es ist nicht viel neu. Es ist vom Stil her anders. Es ist es ist halt, es ist halt im Prinzip wieder Hero's Journey. Ja, also der Plot ist im Prinzip der gleiche. Ja, also wie halt auch in Star Wars und in Matrix und alles Hero's Journey ist eigentlich. Aber die Geschichte ist ähnlich. Da hast du schon recht. Genau. Aber darum, finde ich, geht's bei dem Film auch nicht so, sondern es geht mehr darum, eben wie transportiere ich so diese visuelle Geschichte von damals in die jetzigen Möglichkeiten. Und ich finde, das ist super gelungen. Also wenn man sich so umguckt, haben sie echt optisch einen tollen Stil getroffen. Ja, definitiv. Sie haben auch so die Sachen so ein bisschen modernisiert, die es da so gab, also die Disc hinten und die Spiele, die sie so spielen, und gerade auch so diese Light Cycle Light Cycle Game halt aus diesem rechtwinkligen 3D in ein frei bewegbares 3D mit mehreren Ebenen gepackt, und es funktioniert alles. Ja. Und ich finde aber auch, dass der Film als solcher jenseits von Special Effects auch gut funktioniert. Ja, also das ist ich finde es eine sehr kurzweilige Veranstaltung, die so dieses Universum gut weiterspinnt. Also ich, man hätte viel mehr falsch machen können auch. Ja, also das ist so ungefähr mein Eindruck davon. Also man hätte viel mehr falsch machen können. Also es ist keine Katastrophe. Es ist auch so vom Plot her eigentlich. Ich finde vom Plot her besser als von dem wieder, was actionmäßig gemacht wird, weil wieder zu viel veractioned wird an der Stelle. Also gerade so diese, es gibt so ein paar Plot-Ecken, die hätte man auch weiter ausführen können, anstatt eben dieses visuelle und Action-Spektakel dazu machen. Mhm. Aber so grundsätzlich ist das alles schon sehr solide. Die Optik ist super und die Musik ist grandios. Und ja, also was will man von so einem Filmchen mehr, als dass er nicht in die Hose geht. Ja, das wäre, also so richtig in die Hose gehen, wäre echt nervig gewesen. Also du bist so ein bisschen zurückhaltend, positiv überrascht und ich freue mich wie ein Schnitzel. Ja, ja, also ich muss den, glaube ich, noch 2-3 Mal sehen. Okay. Weil ist toll. Und also im Prinzip alles richtig gemacht. So alles, was ich wollte, ist da drin in dem Film. Ist es dir eigentlich auch so gegangen, dass dir gerade Cora und so ein bisschen die Optik von den Schuhen dich an Mirror's Edge erinnert hat? Jetzt, wo du es sagst, ja. Also okay. Nicht wirklich, weil es ja dann alles sehr dunkel, alles sehr schwarz, im Gegensatz zu Mirror's Edge, wo alles sehr weiß ist. Ja, so alles so hell und überstrahlt quasi. Und Tron ist ja so da das Gegenteil von. Ja. Ist alles dunkel und das hat so Leuchtstreifen. Aber so an sich ist so diese Optik mit den Zähnen. Und die Frisur auch. Und ja. Also das fand ich, hatte was in die Richtung. Und wo es mir auch noch so ging, wo du dich so gewundert hast, für mich wirklich auch so ein bisschen Halo 3. Also sowohl was so die Waffen, die Leuchtewaffen angeht an sich, die ja in Halo 3 auch recht bunt sind, als auch so diese 1-gegen-1 Map. Es gibt eine, die, wo du so auf den Seiten so entlang springst und so, und die hat optisch schon auch damit zu tun gehabt. Also ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, warum du gesagt hast, dich jetzt an Halo erinnert, und das wären jetzt nicht die Sachen gewesen, wo ich gesagt hätte, deswegen. Okay. Ich dachte mir eher, weil alle Motorradhelme aufhaben. Mhm, ja. Das auch noch, ja. Also da kann ich das auch schon nachvollziehen, ja, weil das ganze Helmdesign hat sich natürlich im Vergleich zum Vorgänger schon eher Richtung Halo entwickelt. Ja. Aber die zwei Punkte, die du jetzt gerade sagst, da habe ich gerade auch wieder Schwierigkeiten, die einzuordnen. Naja. Naja, aber Empfehlung, muss man rein. Und ich habe mich sogar genötigt gesehen, weil ich noch ein bisschen mehr Tron wollte, dann so im Stapel von Spielen zu kramen, der zu Hause rumliegt, den man nie wirklich gespielt hat, und Tron Evolution rauszusuchen. Das sagt mir gar nichts. Enlighten me. So, Tron Evolution kam letztes Jahr raus für Xbox 360 und PS3 und ist das Prequel zu Tron Legacy. Okay. Und da wird so diese Geschichte von den ISOs, die diesen unabhängig denken können dann oder Programmen mit eigenem Willen so ein bisschen erzählt, wie eben da der Kampf von den ISOs gegen Clue so stattgefunden hat. Und ist jetzt irgendwie technisch nicht so super umgesetzt, also man muss schon irgendwie Fantum mitbringen, wenn man es spielen will, glaube ich, weil es halt an Stellen schon da ein bisschen hakelig. Aber so an sich ist es eigentlich nicht schlecht. Ja, und ist er vom Spiel her, was ist das für ein Spiel? Ist so ein mehr oder weniger Jump'n'Run, also so ein Plattformer. Okay. So ein bisschen einen Hauch von Prince of Persia, so mit Wallrunning und Gedöns. Und zwischendurch halt auch ein bisschen Melee-Fighting à la God of War will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest so in die Richtung halt, also mit deiner Leitdisk darfst du halt irgendwie so rumfetzen. Und ist halt schön, weil es ja so in dieses Universum von Legacy eben sehr gut reinpasst, weil halt, ja, alles sieht genauso aus und du siehst auch Charaktere aus Legacy dann in Evolution. Okay. Wobei teilweise auch total seltsam, also zum Beispiel Cora sieht irgendwie aus, als wäre sie 1,50 groß. Okay. Und da denke ich mir so, was ist das? Ja, aber an sich eben schön auch im gleichen Universum und semi-gut als Computerspiel mit diesem, man kann da ein bisschen in den Traumbrunnen hüpfen, eben dann trotzdem spielenswert für mich. Okay. Ja. Aber Legacy kommt auch noch, oder? Gibt schon? Weiß ich nicht, habe ich gar nicht geguckt. Okay, du musst ja erstmal durch, oder? Zu Legacy, was kommt. Ja, eben, ich muss das Evolution durchspielen. Das dauert ja dann ein bisschen. Ja. Ja, genau, und was ich auch noch gesehen habe, es gibt, ich habe so ein Interview gelesen über Tron Legacy, wie diese Anzüge funktionieren mit diesen Leuchtdingern, Dingern, weil die haben ja also Leuchtestreifen auf dem Anzug. Und früher war das ja so im ersten Tron, dass sie die alle von Hand nachgemalt haben, so per Rotoscoping. Und jetzt in dem Film ist es zumindest teilweise wohl so, dass diese Streifen wirklich leuchten. So real. Real, ja. Ist praktisch nur aufgenommen worden. Genau. Also ist wohl so, da gibt es eine Technologie, die irgendwie Polylight und Elastolight heißt. Und da kann man so einen Streifen von einer textilartigen Material haben, wo man einfach so Strom anschließt und der leuchtet dann. Ja, aber jetzt für wie lange? Ja, sie haben irgendwie diese Batterien in diesen Anzug eingebaut, 12 Minuten oder so. Okay. Aber ist ja auch schon was, ja? Also bitte dich. Ja. Nur so, also wir verlinken das Interview mit dem Typen von Visual Effects Gedöns dann noch, wo der das erzählt. Was ich ja so an diesen Spielen, die in so einer Storylandschaft, ich bin da immer noch bei Evolution, die so in der Storylandschaft mit drin sind, was mich da so nervt, ist, dass ich die Story, die dieses Spiel erzählt, würde ich gerne haben. Genau, ich will dieses Spiel nicht spielen, ich will mich da nicht irgendwie damit abkämpfen müssen, wenn das schlechte Mechaniken hat. Das ist das Ding. Aber ich will die Story erzählt bekommen. Ja, genau. Irgendwie. Ja, deswegen spiele ich das ja auch im Prinzip. Okay. Kannst du mal das so aufnehmen, dass es dann der Speedrun irgendwie... Das gibt es bestimmt auf YouTube als Speedrun. Ja, hier habe ich... Weil ich will, weil die Hintergrundstory ist nämlich, die wird mich mehr interessieren als die Story jetzt von dem Film. Also, ja. So, ob sich noch jemand mehr Gedanken gemacht hat, dass es irgendwie gut passt. Hab ich mir auch gedacht, weil so, da ist, steckt was drin. Da steckt schon ein Universum drin, das man ausbauen könnte. Ich glaube aber nicht, dass es in Deutschland oder überhaupt so erfolgreich wird, dass da noch viel passieren wird, weil es ist zwar ein Kultfilm, aber es ist schon auch sehr unsere Zielgruppe, so. Also ja, ich weiß nicht. Außerhalb des Nerdtums, ist schon nicht so der Ankommer. Schade. Und so viel sind wir dann auch nicht. Also wir sind nicht so wenig, aber so viel dann auch nicht. Ja. Ich hätte gerne Triologie, aber mal gucken. Ja. Ja. Wir kommen langsam ans Ende dieser Fanboys-Folge Nummer 4. Ja. Wer allerdings immer noch nicht genug hat, genau. Dem können wir was ans Herz legen. Ja. Genau, wir waren nämlich, also es gibt mehr uns. Genau, es gibt mehr von uns. Genau, und zwar aber, wir waren bei Elementarfragen, also andersrum, Elementarfragen war eigentlich auf dieser Couch, richtig. Auf dieser Couch mit ähnlichem Audio-Equipment, nur von ihm und nicht von uns. Genau, leicht andere Rekorder, aber gleiche Headsets. Genau. Ja, und hat sich mit uns unterhalten. Überhalten. Ja. Wir sind so toll, wir überhalten und sie unterhalten uns. Wir sind so überhaltungshebelig. Genau. Nein, aber wir haben uns über Softwareentwicklung unterhalten, wollte ich sagen. Ja, genau. Das wurde so ein allgemeines Gespräch in alle möglichen Richtungen. Das ist mehr so ein Gespräch über die Coding Monkeys und was sie so machen. Ja. Aber mag ja vielleicht den einen oder anderen interessieren. Also, weiß nicht, aber... Wie gesagt, kann man sich anhören? Genau, Elementarfragen an sich auch kann man sich anhören, alle Folgen. Haben wir, glaube ich, auch schon drauf gelinkt in der zweiten Folge oder so. Ja, kann und, gut sein. Ist dann auch gleich Flatterlink der Woche, weil da habe ich jetzt keinen aufgeschrieben und jetzt kommt mir das. Definitiv. Flattert doch den Nikolas. Genau, du wolltest ja diese Flatterlink-Geschichte übernehmen, weil ich bin ja nicht so flatteraffin. Flatteraffin. Das ist so flettrig. Flettrig. Oh, das schon. So. Ja, aber kann man hören, ist vielleicht ganz kurzweilig für den einen oder anderen und wenn nicht, dann muss man es ja auch nicht hören. Genau, dann kann man einfach zu den anderen Folgen durchskippen. Genau, der Lash geht ja immer. Genau, Lash ist toll und Chernobyl ist auch super. Ja, und natürlich Holgi. Mit Talk Radio kann man auch sehr gut hören. Ist auch großartig. Also es sind viele unentdeckte Schätze in den Elementarfragen. Abonnieren Sie sofort. Und Klick auf Download All. Genau. Beinahe. Hört Sie alles an. Genau. Ja. Ja. Und damit haben wir es dann. Genau. Und diesmal sind wir nicht so gemein wie die letzten Male. Genau. Jetzt haben wir was zum Ausmarsch. Zum Ausmarsch, genau. Wir sind ja Gott sei Dank Creative Commons hier. Ja. Und deswegen können wir auch Creative Commons Kram spielen. Ah. Das ist ja super. Und das machen wir jetzt nämlich auch gleich. Passend zu dem Thema von eben, nämlich Tron. Und zu Tron Legacy vor allem. Gibt es ein schönes Remix von Mighty Machine. Um jetzt hier gleich dem Creative Commons by nachzukommen. Ja? Okay. Non-kommerziell sind wir ja und Share-alike sind wir sowieso. Und Mighty Machine, linken wir natürlich auch drauf, ist ein junger Herr aus irgendwoher, aus dem Internet. Ja? Und der macht 8-Bit-Remixe, zumindest hat er zwei gemacht von Tron. Also Tron Legacy, dem Soundtrack von Daft Punk, was wir jetzt gar nicht gesagt haben in unserem vorigen Text wieder, dass der Soundtrack von Daft Punk ist. Ja, und dass er sehr gut war. Ja. Und Daft Punk spielt selber auch mit? Ja, ja, das auch. Und auch in einer ganz lustigen Art und Weise. Ja, ja, die sind in dem End-of-Line-Club, sind so die DJs. Ja. Ja, aber zurück zum Thema. Mighty Machine hat zwei Remixe gemacht, einen von D-Rest und einen von den End-Titles. Und den von den End-Titles, den dürft ihr euch jetzt anhören, während wir aufs Klo gehen und dann danach hier das Schneiden anfangen und hochladen. Genau, also in diesem Sinne viel Spaß und diesmal was Gutes aufs Ohr. Nächste Woche wird es wahrscheinlich wieder anders werden. Genau. Ciao, ciao. Tschüss.